Täglich online und kenn die halbe Welt. Doch trotzdem kenn ich keinen, der wirklich zu mir hält. Am Morgen in der Frühe ruft es mich auf den Plan. Was heute muss geschehen, gebt mir mein Smartphone an. Die Zeitung auf dem Tablet, ein absolutes Muss. Dabei geht ganz vergessen der gute Morgenkuss. Noch schnell ein Blick in Facebook, fünf Freunde stupsen an. Sie möchten dringend wissen, wann kommt der Weihnachtsmann. Ich kann sie schnell beruhigen, sie ist lang noch nicht so weit. Denn bis die Kerzen brennen, sind noch 3 Monate Zeit. Mein Smartphone ist mein bester Freund, das kann wohl jeder sehen. Und ohne Phone würde ich nicht mal auf die Toilette gehen. Mit Facebook, Twitter und WhatsApp, da bist du nie allein. Ich hab dort viele Freunde, nur treffen tu ich kein. Am Bahnhof fährt der Zug ein, mit vielen Menschen drin. Beim Hinsitzen zu grüßen, kommt mir nicht in den Sinn. Dann auf dem Weg zur Arbeit, lese ich den Mailverkehr. Ein Mann will mit mir reden und nervt mich damit sehr. Ein Freund postet sein Essen, es schaut recht lecker aus. Gefällt mir, ist schnell angeklickt für diesen Gaumenschmaus. In meiner Mittagspause stopf ich nen Burger rein. Für mehr bleibt wirklich keine Zeit, denn ich muss online sein. Mein Smartphone ist mein bester Freund, das kann wohl jeder sehen. Und ohne Phone würde ich nicht mal auf die Toilette gehen. Mit Facebook, Twitter und WhatsApp, da bist du nie allein. Ich hab dort viele Freunde, nur treffen tu ich kein. Der Nachmittag ist schnell vorbei, geschafft hab ich nicht viel. Ein neuer Rekord beim Online-Gehen, das war heute mein Ziel. Dann komm ich heim und bin verblüfft, was ist denn hier geschehen? Die Frau ist weg, am Zettel steht, jetzt kannst du online gehen.